H. Übung 4. Eine Reise buchen. 4a. Lena ist im Reisebüro und möchte eine Reise nach Korsika buchen. Hören Sie und ergänzen Sie die Sätze. Guten Tag. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ja, gerne. Mein Freund und ich wollen gerne Urlaub auf Korsika machen in der zweiten Augusthälfte. Könnten Sie uns helfen, die Reise zu buchen? Wir brauchen einen günstigen Flug und ein kleines Hotel oder eine Pension. Nicht zu teuer. Selbstverständlich. Da finden wir bestimmt etwas. In welcher Region möchten Sie denn gerne Urlaub machen? Die Berge sollten gut erreichbar sein, denn mein Freund wandert gern. Und ich möchte einen schönen Strand in der Nähe haben. Gut, sehen wir mal. Hier zum Beispiel. Was halten Sie davon? Das wäre ein Pauschalangebot mit Flug, Doppelzimmer im Hotel und Halbpension. Die Woche kostet pro Person 780 Euro. Ist das ein großes Hotel? Ja, Sie haben dort auch ein Schwimmbad, Animationsprogramm, jeden Abend Live-Musik. Ach, so etwas haben wir uns eigentlich nicht vorgestellt. Gibt es nicht vielleicht einen kleinen Bungalow in einem Feriendorf? Ein bisschen ruhiger. Wir brauchen auch keinen Swimmingpool oder so etwas. Ach so. Ja, schauen wir mal. Hier ein kleines ruhiges Feriendorf. Ein bisschen einfach vielleicht, aber sicher ruhig. Der Bungalow kostet pro Woche 490 Euro. Sie haben dort eine Küche und müssen sich selbst versorgen. Aber er hat Meeresblick. Wie schön! Wie weit ist es zum nächsten Ort? Oder gibt es dort vielleicht auch Einkaufsmöglichkeiten? Ja, in der Anlage ist auch ein kleiner Laden. Zum nächsten Ort sind es 3 Kilometer. Aber es gibt auch eine Busverbindung. Gehört zu dem Feriendorf auch ein eigener Strand? Eine Badebucht mit Felsen gehört dazu, nur ein paar Minuten von den Bungalows entfernt. Und wie kommt man in die Berge zum Wandern? Hier sehe ich, dass in dem Feriendorf Ausflüge angeboten werden. Ansonsten gibt es ja den Bus, das heißt, Sie haben eine gute Anbindung an die restliche Insel. Das klingt doch gut. Jetzt brauchen wir nur noch einen günstigen Flug. Wann möchten Sie fliegen? Am besten am 15. August. Von München aus oder könnten Sie vielleicht auch nach Innsbruck fahren? Die Flüge von dort sind oft günstiger. Ja, das wäre schon möglich. Also, hier hätte ich einen Flug für 2 Personen am 15. August von Innsbruck. Leider schon um 6 Uhr morgens. Aber er kostet pro Person nur 125 Euro. Hin- und Rückflug? Ja, richtig. Das ist ja super. Das machen wir. Ausschlafen können wir dann im Urlaub. Gut, dann buche ich alles so für Sie.